Wann kommt denn hier endlich der S-Bahnhof? Da vorne um die Ecke und dann noch 200 Meter. Kick mal hier. Was denn? Eine S-Bahn-Fahrkarte. Von vorhin ist sie noch gültig. Zeig mal her. Das muss man doch wissen. Woher denn? So ein Fahrschein ist 2 Stunden gültig. So. Mathe ist nicht so deine Stärke. Ey, ich werd Nachrichtensprecher und nicht IT-Fachmann. Ja. Beim Radio arbeitet man aber auch sehr nach der Uhr. Ach du Scheiße, ehrlich? Scheiße, oder? Da bin ich ja auch noch so ein unpünktlicher Typ eigentlich. Unpünktlichkeit kannst du dir beim Radio abschminken. Genau. Ja. Und Gedichte aufsagen auch. Na, das habe ich mir schon gedacht. Als Nachrichtensprecher hast du Fakten, Fakten, Fakten zu liefern. Bis zur Rente unpoetisch und pflichtversessen. So sieht's aus. Aber ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. Nikolas, den Zug in Richtung Potsdam Hauptbahnhof. Ist unser Lust schnell? Ja. Der S1 in Richtung Steglitz besteht zwischen Wannsee und Zehlendorf Schienenersatzverkehr. Betrifft uns nicht. Hast du eben auch Steglitz gehört? Die haben Steglitz gesagt. Ja, komisch, ich hab nur eh eine Stimme gehört. Warum soll die nicht Steglitz sagen? Ja, ist voll scheiße. Kannst du so pauschal nicht sagen. Doch. Wir uns außerdem schon mal drüber unterhalten. Aha. Zum Beispiel hat Wohnen in Steglitz durchaus praktische Vorteile. Ach, dass du einen kürzeren Weg zur Arbeit hast? Kommt drauf an, wo du arbeitest. Und was ist, wenn du in Potsdam arbeitest? Dann ja. Würde das dann für mich also Sinn machen, in Steglitz zu wohnen? Wenn nicht gerade Schienenersatzverkehr ist. Wieso haben die überhaupt Schienenersatzverkehr? Ja, weiß ich auch nicht. Frag doch mal nach. Gute Idee. Ja, ist auch eine gute Entschuldigung, Idee. Warum haben sie denn hier eigentlich Schienenersatzverkehr? Es besteht Schienenersatzverkehr, weil auf der S1 dringende Gleisbauarbeiten durchgeführt werden müssen. Ah ja, einleuchtend. Wieso klingst du so komisch? Wie bitte? Warum hörst du dich denn so, dünner an? Das liegt an der Beschaffungstechnik dieses S-Bahnhofes. Das soll wohl die Wahrheit sein. Klingt total scheiße. Also, wenn ich Techniker wäre hier. Ich finde ja auch, dass sie so ein bisschen wie Yvonne klingt. Das stimmt allerdings. Ja. Sagen Sie mal, wie heißen Sie eigentlich? Frielitz ist mein Name. Sabine Frielitz. Mhm. Na, der scheint's aber gut zu gehen. Ja. Ist ja auch öffentlicher Dienst, wo sie hier arbeitet, glaube ich. Ja, dufte. Sag mal, ist es beim ORB nicht auch öffentlicher Dienst? Hm. Man hat schon eine gewisse Öffentlichkeit da. Ja. Einsteigen, bitte. Einsteigen. Ja, schnell. Wow. Tschüss, Sabine. Tschüss. Tschüss.